1b. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und wiederholen Sie. 1. Ich schreibe gerade die Prüfungen für die mittlere Reife. 2. Wenn ich alles gut bestanden habe, gehe ich auf die Fachoberschule. 3. Auf der Fachoberschule nehme ich den Wirtschaftszweig, denn dann habe ich das Fachabitur in Wirtschaft. 4. Zuerst aber nehme ich mir ein Jahr Auszeit und mache verschiedene Praktika. 5. Ich könnte eine kaufmännische Ausbildung in einer großen Firma machen und dann noch Betriebswirtschaft studieren. 6. Auf jeden Fall gehe ich nach meinen Prüfungen zur Berufsberatung. 7. Und was sind deine Pläne? 8. Ich habe in 2 Jahren mein Abitur und möchte dann für 1 Jahr ins Ausland gehen. 9. Ich könnte vielleicht als Au-pair-Mädchen nach Südamerika gehen, denn ich lerne in der Schule Spanisch. 10. Hoffentlich bekomme ich einen Studienplatz für Medizin, denn das ist seit meiner Kindheit mein Traumberuf. 11. Ein Pädagogikstudium könnte ich mir allerdings auch vorstellen. Das dauert wenigstens nicht so lang.